mir, du hinter mir. Ich seh dich, du mich nicht. Manches Mal sprech ich mit dir, doch du, du antwortest nicht. Schattenbild, Schattenbild. Schattenbild, Schattenbild. Bin ich allein, nur du bist bei mir, doch du bist mir kein Trost. Deine Bewegung gebe ich dir, du bist mein, mein Phantom. Schattenbild, Schattenbild.